Schönen guten Abend, hallo. Guten Abend. Mittwochabend, 20 Uhr, die Weltraumaffen mit dem Sonderstream. Zum König der Löwen und. Nein, nein, König des Kulturmarxismus, das heißt das. Menschsmann. Nein, wir schauen uns heute die Filmanalyse an. Also, das, so heißt der Account auf YouTube. Das ist ein Herr, der sich Filme anschaut und diese kritisiert und manchmal Ideen und Theorien verwendet, über die ich mich schon öfters mal ausgelassen habe und andere Affen zum Teil schon auch. Und er brandet sich mit jede Woche eine neue ideologiekritische Analyse. Und da wollen wir uns sein letztes Meisterwerk anschauen, was eine Analyse des schlimmsten Disney-Films ever ist, der König des Löwen. Und um vorwegzugreifen, das ist der König des Kulturmarxismus. Ja. Na gut, dann fahre ich mal ein bisschen was ab. Herzlich willkommen zu die Filmanalyse. Heute mit König der Löwen von Roger Allis und Rob Minkoff. 1994 erschien dieser Disney-Film und es ist vermutlich der schlimmste Disney-Film, den der Konzern jemals produziert hat. Worum geht es? Der Film beginnt mit einem Sonnenaufgang. Der kleine Löwe Simba bekommt von seinem Vater das Reich gezeigt, das er einmal regieren wird. Mufasa ist der König, aber eben nicht nur der König der Löwen, wie der Titel nahelegt, sondern der König aller Tiere. Und zwar ist sein Reich so groß wie eben all das, was erleuchtet ist, also alles, was diese. Ja, da kann ich schon mal einhaken, weil das ist nämlich ja nur das, was der deutsche Titel nahelegt. Der englische Titel, Lion King, ist ja eigentlich nur der Löwenkönig. Also, der legt das ja jetzt nicht unbedingt nahe, dass das jetzt nur der König der Löwen ist. Und der schlimmste Film, ich weiß jetzt auch nicht, also man kann den Film natürlich furchtbar schlimm finden, aber wenn man sich anguckt, dass der ein Budget von 45 Millionen in der Produktion hatte und fast 1 Milliarde eingespielt hat, dann kann man sich immer noch an dem Geschmack der Menschen bzw. der Kinder und deren Eltern aufregen. Aber ein Film, der knapp an der Milliardengrenze dran ist vom Umsatz, das einfach nur abzutun, weiß ich jetzt nicht so. Also für mich ist das immer so, wenn was ziemlich erfolgreich ist, klar darfst du das doof finden, aber da muss schon mehr dran sein, wie du vielleicht denkst, weil sonst wäre das nicht so immens erfolgreich. Ja, Ja. außerdem habe ich mir den Film gestern mal wieder angeguckt, nach ewig langen Jahren, durch in Vorbereitung von diesem Video. Und ich habe mir hier notiert, die erste Dialogzeile, das erste, was überhaupt gesprochen wird in diesem Film, ist: Das Leben ist nicht fair. Ja. Ja, der Herr Filmanalyse hier, vielleicht ein, zwei Worte zu dem, der macht immer so Filmreviews auf seinem Kanal und der macht normalerweise keine Satire. So, also weil hier im Chat auch schon gesagt wurde, ist das Satire? Nee, das ist, denke ich mal, meint er das alles schon ernst, was er sagt? Würde ich auch Und sagen, also ich bin mal gespannt. Ich habe es bis jetzt noch nicht gesehen. Ich bin auch genauso gespannt wie ihr. Und eine kleine Anmerkung noch, bevor es losgeht. Der Film, der vorher König der Löwen von Disney rausgebracht wurde, war Aladdin. Aber das nur so nebenbei. die Welt ist so ungerecht, denn ich werde niemals König sein. Das sagt Scar, der Bruder vom König. Und die Story dreht sich um den Sohn vom König. Also, da haben wir gleich mal am Anfang so ein bisschen Cain und Abel, was da mit in der Luft liegt. So ein bisschen. So. Genau. Ja. Die Sonne erreicht. Mufasa ist im Prinzip wie Bambis Vater, der Zehnenderhirsch, der auch zum Herrscher des Waldes erklärt wird, weil er eben ein Zehnenderhirsch ist, der Weiseste und der Mutigste ist. In Disney-Filmen finden wir immer eine sehr klare Hierarchie und es hat Gründe, warum das Disney-Logo ein Schloss und kein Parlament ist. Simba übt. Ja, würde ich auch mal sagen, nämlich irgendwie, dass es halt für Märchen und Traum irgendwie steht und nicht unbedingt für Politik. Also. Na, Ja. nein, also Disney wollte hier kaisertreue Kinder an der Kinderzimmerfront rekrutieren. Das war der Plan von Disney. Die haben ja auch schon den Faschismus unterstützt. Und das die Weltverschwörung der Monarchen, die da versucht, da über die Kulturindustrie die Kinder mit Propaganda vollzustopfen. Das ist die einzig rationelle Erklärung. Schon mal die Rolle des Herrschers und er singt I just can't wait to be a king. Und er lernt dann schon sehr schnell, wie gut man Leute kommandieren kann, wenn man König ist. Mufasa hat aber auch einen Bruder, Simbas Onkel Scar. Er ist der Böse, der unbedingt auch den Thron besteigen will. Übernommen wird hier ein bisschen die Hamlet-Geschichte. Scar ist der Herrscher über die Hyänen. Sie leben in dunklen Höhlen am Rande der Gesellschaft. Ja, also ist nicht so, ist eigentlich nicht so, der Herrscher kann man jetzt nicht wirklich sagen. Also man arrangiert sich halt so zum gegenseitigen Nutzen, würde ich sagen. Ja, und Scar sagt auch, ich bin klug, aber nicht stark. Also, er wird als intelligent dargestellt. Und wenn man sich das, was die Frankfurter Schule so anguckt, was sie so schreiben, dann fällt auf, dass sie ja eine starke Kritik an der Rationalität und an der Logik geübt haben. Und rein theoretisch wäre ja das, was Adorno so an der Aufklärung, an der Rationalität ja beklagt hat, eigentlich symbolisiert in Scar, also in dem Bösewicht in der Geschichte, wo ich mir dann auch denke, eigentlich hätte das Mr. Filmanalyse wissen können, sollen, müssen. Aber ja. Ja, und mir ist auch noch aufgefallen, dass ausgerechnet dieser Film ihn stört, wo es quasi meinen König gibt, sozusagen. Aber diese ganzen, das Standard-Disney-Ding ist ja eigentlich so dieses Prinzessin-Ding. Und ja, das ist scheinbar nicht so schlimm wie der König. Aber der König ist ganz furchtbar. Ja, weil er männlich ist. Gesellschaft, ja. Denn was Sergej Eisenstein in seinem Essay über Disney geschrieben hat, das gilt noch immer. In Disneys Gesamtwerk stehen Tiere für Menschen, sagt Eisenstein, und vollkommen recht hat er damit. Was in König der Löwen entworfen wird, ist eine hierarchische Gesellschaft, in der jeder seinen Platz hat, den er akzeptieren muss. Es gibt hier keine Durchlässigkeit, keine Aufstiegsmöglichkeiten. Durch die Tierwelt wird natürlich die Hierarchie in unserer Gesellschaft naturalisiert. Wir sollen das quasi als Fabel begreifen. Ich möchte nur darauf hinweisen, Sergei Eisenstein ist ein sowjetischer Filmdirektor und Filmtheorist, also der Filmtheorie angefertigt hat. Und er hat für den Kreml revolutionstreue Propagandafilme gedreht. So. Und von dem wissen wir, was eine Fabel ist. So. Den zitiert er. Find ich gut. Ja, So, ich er meine. hat auch den Stalinpreis gefunden. Also. Okay. Auch top. So. Ja, also, ich meine, da braucht man ja niemanden für zitieren. Natürlich ist das eine Fabel. Es sind halt Tiere, die reden können. Ne? Deswegen ja auch unser Streamtitel von heute. Und ja, das soll jetzt normalisiert werden dann für die Menschen. Naja, ich meine, es sind halt immer noch Tiere. Ne? Also, da muss man dann schon einen ganz schön großen Gedankensprung machen, um dann sozusagen so, dass sich die Leute dann irgendwie denken, so, ja, wenn sich die Tiere so verhalten, dann bedeutet das natürlich irgendwie normativ dann für die Menschen, dass sie sich auch so verhalten sollten oder so. Weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt unbedingt folgt. Also für mich eigentlich nicht. Simba lernt schon früh seine zukünftige Frau kennen, heute würde man arrangierte Ehe sagen. Die Laufbahn ist vorgeebnet und auch wenn später dieses berühmte Lied kommt, Can you feel the love tonight, dann muss man daran denken, es geht hier eigentlich. Arrangierte Ehe, ja, die Eheschließung aus romantischen Gründen ist eine relativ neue Idee, ist etwa 200 Jahre alt, dass sich das verbreitet hat. Für die längste Menschheitsgeschichte, die wir haben, also für den längeren Teil, hatten wir nur arrangierte Ehen, die in Zweckgemeinschaften ihren Höhepunkt fanden. Wenn du zum Beispiel in deiner Familie ein paar Kühe hattest und der andere ein paar Schafe, dann haben sich die Eltern zusammengetan und meinten, ja, schaut mal nacheinander. So, das war so die Idee. Da hatte man nicht den Luxus, sich verlieben zu können, weil die böse Natur einen so stark unterdrückt hat, dass man dauernd an Hunger gestorben ist. Deswegen hatte man für so romantische Späße, man hat einfach nicht genügend Energie, Zeit und Muße dafür gehabt. Ja, und gerade irgendwelche Könige und so haben das ja auch ohne Notwendigkeit gemacht. Also einfach, um irgendwelche Linien da irgendwie einzuhalten und solche Dinge. Ja, und außerdem, also in diesem Film werden jetzt zumindest auch nicht besonders viele Löwen da irgendwie gezeigt. Also, dass man jetzt irgendwie davon reden könnte, dass da eine besonders große Auswahl jetzt gewesen wäre. Also, keine Ahnung. Ja. Um die Reproduktion, um die Fortpflanzung, dass sozusagen diese Kernfamilie erhalten bleibt. Und auch die Kernfamilie wird natürlich naturalisiert, obwohl sie ein historisches Konstrukt ist. Ist das so? Die Kernfamilie ist ein historisches Konstrukt. Ja, es gibt keine über tausende von Jahren gewachsene, harte genetische Codes innerhalb deiner Psyche, die Stammesstruktur und Familienstruktur abbildet, die man schon vor 50.000 Jahren hatte, als man als Affen langsam den aufrechten Gang Richtung Mensch gefunden hat. Gut, das mit dem Gang, das war noch später, aber einfach so, die Kernfamilie ist konstruiert, dass das geistige Ergüsse von entweder Postmodernisten, Poststrukturalisten oder von Marxisten. Kein anderer ist so dumm, so einen Scheiß zu glauben. Es ist einfach nur ein Kopfschütteln, so. Die konstruierte Kernfamilie, weil zum Nebensatz auch, ne? Wir alle wissen, ist das halt konstruiert, ne? Ich meine, Familie, ja, Mama, Papa, Kinder und so. Das ist ja, ne, konstruiert. Ja. Ja, ist alles konstruiert, hat nicht, also da gibt's nichts, was irgendwie in einer Psyche versucht, Familienstrukturen irgendwie aufzubauen, zu erhalten. Es gab auch nie einen evolutionären Drang, also so irgendwie bestimmte Gruppierungen öfters fortzupflanzen, weil diese Gruppierungen mehr Kinder hatten und die dann weitere Menschen in Umlauf gebracht haben und dann keine sozusagen harte Strukturen, die in deiner Psyche einprogrammiert sind von der Evolution. Sowas kann es gar nicht geben, weil wir sind hier bei den Konstruktivisten. Die alles ist konstruktiviert von der Produktionsbasis und so. Wisst ihr schon, gell? Doch durch den plötzlichen Tod von Mufasa, also Simbas Vater, sieht sich Simba plötzlich außerstande, so einfach in die Fußstapfen des Vaters zu treten. Ja, das ist eigentlich auch schon so weit verkürzt, dass es eigentlich falsch ist. Also es ist ja so, dass quasi ihm eingeredet wird von dem Onkel, dass er für den Tod verantwortlich ist und dass er sich deswegen verschwinden soll. Und dann werden ihm quasi noch die Hyänen hinterhergeschickt, um ihn dann umzubringen und holen ihn aber nicht ein, woraufhin sie dann quasi das einfach verschweigen, dass sie ihn nicht erwischt haben. Und deswegen kann er halt fliehen und er flieht ja im Endeffekt dafür, weil er sich natürlich dafür dann verantwortlich fühlt, dass sein Vater gestorben ist und nicht irgendwie so, ja, und er ist dann irgendwie tot und dann kann er nicht in die Fußstapfen treten. Ja, ist halt eigentlich schon so weit verkürzt, dass es schon falsch ist. Ja, der Simba, der fragt ja auch seinen Vater, was denn die Aufgabe von einem König ist. Und der Vater sagt, alle Geschöpfe respektieren. Und da hört der Linke natürlich, ah, das ist Faschismus. Der will ja, dass alles respektiert wird. Respekt vorm Leben. Es muss Faschismus sein, weil ich bin links. Ich muss immer in der Opposition sein. Anders funktioniert mein Gehirn nicht. Nein. Ja, das wird in dem Film ja auch eigentlich dargestellt, weil der Mufasa, der Vater vom Simba ist, Der ist ja ein gerechter und weiser Herrscher, so wie wird er ja auch im Film eindeutig beschrieben, wie du es auch gerade gesagt hast. Und der Onkel, der dann die Macht später übernimmt, der ist ja das genaue Gegenteil. Der ist ja ein Tyrann und das wird in dem Film ja an sich selber kritisiert. Ja, dazu kommen wir noch. Also dazu kommt Naja, er ja noch. bin ich gespannt. Und so trifft Simba auf Timon und Pumba. Diese zwei lustigen Kameraden sind ganz anders. Sie unterwerfen sich keiner Hierarchie. Sie machen auch bei diesem Fressen und gefressen werden nicht so richtig mit. Sie ernähren sich ja eigentlich nur von Insekten, leben so in den Tag hinein. Und dazu passt natürlich auch dieses Lied Hakuna Matata, das einfach gute Laune verbreiten soll. Solche Momente gibt es in Disney-Filmen immer wieder. Denken wir zum Beispiel an Ariel. Bevor Ariel dann an Land gehen will, da warnt sie der Krebs noch einmal und singt unter dem Meer. Da ist es viel besser hier im Gewässer und so, da ist es schön. Oben schuften sich die Leute kaputt. Das heißt, was in solchen Liedern wie Hakuna Matata oder unter dem Meer beschrieben wird, das sind kleine Utopien. Wahre Orte der Kindheit, könnte man sagen. Disney. Ist der, ich halte es nicht aus Hakuna Matata, es ist das Lustprinzip, es ist die Selbstaufgabe, es ist in den Tag reinleben, nur das Nötigste und Geringste machen, was man will, was ja impulsiv ist und ja dem Geist von dem Kind entspricht, aber das Kind wächst ja irgendwann heran, um ein Erwachsener zu werden, außer es ist natürlich ein Kind, was auf dem linken politischen Spektrum ist, dann versucht es nicht erwachsen zu werden, weiterhin Lustprinzip zu sehen und jede unterschiedliche Leistung als Unterdrückung wahrzunehmen und nicht sozusagen wahrzunehmen, dass ich heute ein, zwei Stunden opfer und mich an irgendwas hinsetze und versuche, mit irgendwas gut zu werden, was nachlässt, eine Fähigkeit trainiere, die ich dann morgen gewinnbringend irgendwo am Markt verkaufen kann. So, das will man nicht wahrhaben, dass es diesen Mechanismus gibt. Und deswegen gibt es dann lustige Schunkellieder, Hakuna Matata, wo man im Lustprinzip in der Selbstaufgabe einfach nur in den Tag hineinlebt, ohne irgendwie eine Idee zu haben, wie man denn den morgigen Tag verbringen möchte. Was Schönes, sozusagen in Anführungszeichen, utopisch, aber halt nicht der Realität entspricht und du als Mensch wirst damit auch nicht glücklich. So, du kriegst Depressionen, wenn du so lebst, weil alles dann irgendwann grau wird und Freizeit nur dadurch einen Wert hat, 8 Stunden arbeitest und dann kannst du die paar Stunden Freizeit richtig genießen. Wenn du den ganzen Tag frei hast, dann vergeht der Tag ganz langsam, aber die Wochen, die gehen vom Kalender runter wie nochmal was. Und das kann dir jeder Psychologe würde dir das sagen, außer natürlich ein Linker, der sagt, das ist Utopie. Nein, es ist das Schlaraffenland, es ist Garden Eden, es ist eine Fantasie, die nicht real ist und die dich in der Realität auch nicht glücklich macht. Filme präsentieren nämlich sonst in der Regel keine Illusionen, keine Utopien. Das sind gar nicht wirklich Kinderfilme, sondern eigentlich sollen diese Disney-Filme auf eine sehr knallharte Realität vorbereiten. Adorno und Horkheimer haben deshalb recht, wenn sie im Kapitel Kulturindustrie in ihrem Buch Dialektik der Aufklärung schreiben, dass die Kulturindustrie gar keine Flucht vor der Wirklichkeit ist, sondern es ist eine Flucht vor dem letzten Gedanken an Widerstand. Tatsächlich soll man diese Wirklichkeit nämlich akzeptieren lernen. Und so ist es auch in Ja, Ja, was soll man dazu sagen? Schwurbel, Schwurbel, Schwurbel und Adorno und Horkheimer. Ich meine, der hat mein Gehirn da schon halb abgeschaltet, aber ich habe mich dann doch gezwungen, genau hinzuhören, aber es hat trotzdem keinen Sinn ergeben. und wie vorhin schon mal angedeutet, das, was Adorno in dem Buch Dialektik der Aufklärung an Kritik der Rationalität und der Logik vorbringt, wäre noch am ehesten an Scar in diesem Film adressiert. Wenn man denn wirklich wohlwollend an Adorno rangeht und sagt, das ist nicht alles Quatsch, was der erzählt hat. Was sehr selten bei irgendwem der Fall ist, dass alles Quatsch ist. Also da finde ich es total interessant, dass er hier sozusagen vermitteln möchte, dass die Kulturindustrie dich unterdrückt und dass in dem Film, ja, dass du auf die Realität des Lebens vorbereitet wirst. Was gibt es denn Erbärmlicheres und Schlimmeres als Eltern oder eine Gesellschaft, die einen Heranwachsenden nicht auf Pflichten und Entbehrungen vorbereiten, die man im Leben zu bringen hat, um ordentlich als Mensch funktionieren zu können? Du musst an irgendwas arbeiten, damit du genügend Geld hast, damit du dir was zu essen kaufen kannst. Und das ist keine Unterdrückung der Gesellschaft, sondern eine Natur, die dir dieses Bedürfnis gegeben hat, zu essen. Du müsstest dich bei der Natur beschweren für diesen Drang. Deswegen fühlen sich Menschen, die an Hunger leiden, auch so aufgekratzt, weil es ein Bedürfnis ist, was von außen kommt und nicht von innen. Sie wollen nicht irgendwo in der Sonne rumlümmeln, sondern sie müssen etwas essen. Deswegen ist es ein furchtbares Gefühl, wenn man Hunger leiden muss, was an der Seele nagt wie nochmal was. Also, ja, und auch Widerstand. Damit ne, du dieses, nicht. Was er hier meint mit Widerstand, dass man das einsehen muss, irgendwie, dass der Widerstand irgendwie nichts bringt oder so. Also, ich meine, wenn man sich jetzt diese Figuren mal anguckt, die haben es ja jetzt nicht schlecht damit, ne? Die fahren ja jetzt nicht schlecht mit dem Hakuna Matata und so. Und das ist ja auch so ein Aspekt, den er hier nicht anspricht, dass ja quasi diese Geschichte zumindest von dem Schwein ja auch erzählt wird, dass er dann irgendwie da wegen seinen Körpergerüchen in der Gesellschaft nicht erwünscht ist. Und deswegen halt dieses Aussteigerleben, wenn man das dann so nennen will, halt eben da irgendwie leben kann, was halt eben bei diesen Leuten geht, weil sie ja ihr Essen und so ja sowieso sich irgendwo holen müssen, ne? Und ja, ich finde das auch mit den Käfern, dass ihnen das irgendwie nicht so stört, weil später kommen wir, glaube ich, noch auf andere Sachen zum Essen, die Löwenessen zu sprechen. Und da dann irgendwie zu sagen, so, das geht okay, aber das, was die Löwen essen, ist nicht okay. ja, ist halt auch ein Werteurteil. Wenn man jetzt so ein kompletter Postmodernist ist, wo ich das dann nicht nachvollziehen kann, dass man da dann so ein Werturteil trifft. So als einen kein Lebewesen, was schützenswert ist und nicht mitmachen beim gefressen werden und gefressen, ist eigentlich auch nicht so ganz richtig, weil die Angst davor, von irgendwem gefressen zu werden, haben die ja durchaus und sind ja auch damit konfrontiert. Aber das ist ja auch beim Postmodernismus speziell die lustige Angelegenheit, dass ernst gemeinter Postmodernismus oder wie er auch gern genannt wird, Hardcore Postmodernism, der ist ja im Kern eigentlich eine ganz witzige, punkige Idee. Das Schlimme ist nur, dass es in der Regel, wenn postmodernistische Ideen angewendet werden, du einen Ideologen hast, der dir das gegnerische Team kaputt machen will, mit postmodernistischen, relativistischen Ideen, aber selber natürlich ganz streng seine Wertungen an der Gesellschaft vornimmt, an die man sich auch zu orientieren hat und dann nur sozusagen die Werte des Liberalismus oder des Konservatismus relativiert, aber sozusagen die eigene linke Kultur und Ideologiekritik, wie es so neutral formuliert daherkommt, ja, die ist ja richtig, die ist ja gut und die ist für Frieden und die hilft dir, Widerstand gegen das böse, böse Schweinesystem aufrechtzuerhalten. Das ist ja immer so die Doppelmoral. Ja, um nochmal auf Disney und Adorno zurückzukommen, es gab ja auch eine sehr populäre Debatte, die Benjamin-Adorno-Debatte, die kann man googeln, da findet man das direkt. Da geht es um Disney. Und das ist auch ein Punkt, wie ich überhaupt mal Adorno, wie ich zuerst mit dem konfrontiert wurde, an sich in einer positiven Art und Weise, weil diese Debatte wird so interpretiert, dass Adorno sagt, ja, Disney macht Medienmanipulationen und versucht, die Kinder zu indoktrinieren. Sehr verkürzt dargestellt. Aber tatsächlich ist es so, dass der Adorno halt Disney kritisiert aus den intersektionalen Punkten, wie sie hier auch angesprochen wurden vorhin. Und er tatsächlich gar nicht kritisiert, dass die Indoktrinationsmethoden benutzen, sondern nur welche Art der Indoktrination, also in welche Richtung. Das wollte ich noch anmerken. Aber ist interessant, also die Benjamin-Adorno-Debatte zu Disney. Und König der Löwen. Simba wird älter, er trifft dann seine versprochene Frau wieder. Die sexuelle Initiation macht ihn zum Mann und zugleich zum Herrscher. Also hier wird. Ja, finde ich auch nicht richtig, nachdem ich mir den Film gestern nochmal angeguckt habe. Also an seiner Einstellung ändert sich eigentlich gar nichts nach der sogenannten sexuellen Initiation da. Und weil er eigentlich immer noch wegen der Scham, wegen seinem, weil er ja meint, dass er für den Tod von seinem Vater verantwortlich ist, halt nicht vorhat, da in das Leben da zurückzukehren, ist ja dann ja da halt noch nicht so eingestellt. Und erst quasi diese Entscheidung, dann da seine Verantwortung halt zu übernehmen, das Ist eher so ein Joel Peterson-Ding, würde ich sagen. Schon wieder fast. Was ihn dann da eher dazu bringt, dass man sagen kann, jetzt ist er irgendwie erwachsen geworden oder so. Ne, sich Das diesen mit dem Sachen halt zu stellen. Verantwortung übernehmen. Jeder, der dir irgendwas verspricht, speziell in der Politik, aber generell dir irgendwelchen Erfolg verspricht, irgendwelche Änderungen im Leben, mit einer Verantwortung kommen, das sind Schlangenölverkäufer. Und zwar ganz üble, speziell politisch. Wenn sie sagen, oh, du wurdest nicht gerecht behandelt und oh, du hast mehr verdient und du bist ja so unterdrückt. In der Regel wollen die nur dich als Macht Symbol haben. Die wollen deine Gefolgschaft haben und das war's. Und die wollen mit dir anderen Leuten Sachen wegnehmen. Das ist alles, was da vor sich geht. Wenn Verantwortung nicht mitschwingt, so was du zu ändern hast an dir, um an die ganzen tollen Sachen zu kommen, was die bösen anderen Unterdrücker haben, dann bist du auf dem Holzweg. Also Verantwortung über alles. Ja, außerdem muss ich mich daran erinnern, die hatten doch bei dem Rote Bohnen und Gelbe Angst, was wir gemacht hatten, da saß der Herr ja auch am Tisch. Und ich kann mich noch erinnern, dass sie doch da auch irgendwie über Incels gesprochen haben, ne? Also, da sieht man jetzt Ja. mal irgendwie wieder, ne, ja, mit dem, das ist die Initiation, so Geschlechtskram nach dieser Sicht, also hätte ich jetzt eigentlich nicht so erwartet, aber gut, so scheint die das zu sehen. Aber dann irgendwie sich drüber beschweren, dass die Incels so sauer sind oder weiß ich nicht. Aber ja, fand ich bemerkenswert auf Das jeden Fall. Ding ist ja, dass für ein Insel im Verhalten der Frau mitschwingt, dass da ein Werteurteil über dich selber gefällt wird und dir plötzlich bewusst wirst, auf welchem Platz du innerhalb der Rangordnung oder der Hierarchie stehst, mit dem, was du so tust. Das ist ja das Schlimme daran. Nicht unbedingt, dass der Akt dir selber fehlt, sondern sozusagen, oh, ich wurde bewertet und scheinbar mache ich nicht den Eindruck, als ob ich in der Lage bin, Kinder zu versorgen. Zumindest im Unterbewusstsein. So, sozusagen der Sex für den Spaß, mag der jetzt noch außen vor stehen, aber der Grund, warum er letztendlich in der Kiste landet, Motivation, die sind halt auch hart in deine Psyche eingewoben. Und da ist letztendlich ein Faktor, der ziemlich groß ist, der einfach, dass du Kinder versorgen kannst mit Ressourcen. Und der Insel, der hat oft die Wertung bekommen, ich glaube nicht, dass du irgendwas versorgen kannst. Und das ist ja sozusagen die Folter oder das Furchtbare dann am Inselsein. Also, wo aber halt auch wieder Verantwortung steht, wo du was machen musst. So. Ja, Ja, mit aber großem Inselsein kommt große Verantwortung, meinst du? auf jeden Ja, also. Fall, also um das nochmal abzurunden, also das, was jetzt dieser Charakter von der Löwin da ja quasi nur macht, ist, überhaupt eben mit diesem anderen Leben halt wieder zu verknüpfen und eben quasi zu sagen, dass sie da Probleme hatten. Und das ist dann die Motivation von ihm, da wieder hin zurückzugehen. Sonst würde es die halt nicht geben. Aber das hätte jetzt auch ein männlicher Charakter machen können. Irgendwie, wenn sie dem jetzt einen besten Freund gegeben hätten oder so, statt einer Liebhaberin, dann wäre das auch gegangen. Also, das ist jetzt nur, weil es natürlich irgendwie ein Film ist. Disney-Film halt. Und dann brauchst du noch irgendeine Romanze und Zeug. Ist das jetzt so gemacht, aber diese Herleitung kann ich halt nicht unterstützen mit von wegen so, ja, und jetzt kommt irgendwie der Geschlechtsakt, um dann irgendwie dass er dann irgendwie seinen Platz da übernimmt als Oberpatriarch oder was weiß ich nicht was. Also, das halte ich für Humbug. Tatsächlich noch eine Einheit gedacht, hier haben wir wirklich noch mal diese ganz klassische patriarchale Struktur. Und soll er jetzt wie sein Vater werden? Es gibt an einem Teich dann diese berühmte Spiegelszene. Simba erkennt im Spiegelbild erst nur sich selbst, aber dann erkennt er seinen Vater. Zugleich sind seine Vorfahren, von denen er ja die Macht geerbt hat, anwesend. Jeder Stern, erklärte ihm einst der Vater, steht für einen Vertreter aus der Ahnenlinie und dieser die Macht der Vorfahren erben. Das könnte doch vielleicht auch die Weisheit sein, die dir deine Vorfahren mitgeben. Zum Beispiel sind Vorfahren, die gelernt haben, was eine Dreifelderwirtschaft ist, wesentlich besser gefahren, wie Menschen, die einfach nur in den Wald gegangen sind und geguckt haben, ob es irgendwo ein Reh rumläuft, um das zu essen. So. Die Macht der Vorfahren, Traditionen, sind auch Werte, die dir helfen, deine Gemeinschaft zu organisieren. Nicht nur sowas wie bessere Nahrungsaufnahme. Ich bin sehr kritisch und skeptisch gegenüber Traditionen, aber einfach nur sich hinzustellen, zu sagen, ja, die Macht der Vorfahren, das ist alles bla bla bla. Nein! So viele tausend Menschenjahre an Erfahrung, die vor dir gelebt haben. Du guckst es an und sagst, ach, das ist alles nur Humbug. Ja, so weise und klug hältst du dich. So. Dass du da einfach nur hinguckst und sagst, das ist alles Humbug. So läuft. Läuft. Ja, also es geht hier um diese Tradition und die monarchistische Tradition. Und das monarchistische Gesellschaftssystem, das kann man ja kritisieren, aber das direkt mit dem Patriarchat, also mit dem P-Wort zu brandmarken, ich weiß auch nicht. Vor allem, ich weiß es nicht, ihr habt den Film ja geguckt, wird konkret irgendwann im Film gesagt, eine Frau kann nicht König sein oder Königin? Nein, das wird nicht, wird nicht gesagt, aber ich denke mal schon, dass das impliziert ist. Also auf jeden Fall ist er halt der Sohn, ich weiß noch nicht, ob er das einzige Kind ist. Also ob das jetzt, ob er jetzt quasi der Thronfolger ist, weil er der Sohn ist, oder ob er jetzt der Thronfolger ist, weil er das Kind ist, kann ich dir nicht sagen. Wird zwar nicht gesagt, dass das nicht geht, aber auf jeden Fall auch zu dem, was er jetzt meint, mit Macht und so. Also ich habe das in dem Film halt auch wieder so verstanden, da geht es ja quasi auch darum, um diese Frage halt, ob er jetzt zurückgehen soll in sein altes Leben, und der Vater erinnert ihn halt daran, an das alte Leben, und dass er, ja, also das ist halt auch wieder ein Punkt mit dieser, also jetzt von der Geschichtsstruktur, von dieser Geschichte, die da halt erzählt wird, die dann dafür sorgt, für diese Entscheidung, dass er dann dahin zurückgeht. Aber dieses ganze Brimborium mit irgendwie die Macht und so, ist da eigentlich auch schwer rauszulesen, weil es ist ja jetzt nicht so, dass er dann irgendwie sagt, so, ja, ich bin halt der Obermacker hier und dann muss ich da jetzt hin. Das ist ja überhaupt nicht so, und es kostet ihn auch so viel Überwindung, weil er halt eben, das ist ja der Aspekt, der hier überhaupt gar nicht zur Sprache kommt, ja immer noch davon ausgeht, dass er für den Tod von seinem Vater verantwortlich ist und dass die anderen Leute natürlich auch rausfinden können und so. Das ist ja eigentlich das Ding. Ja, Scham. Du hast etwas gemacht, was du nicht hättest tun sollen. Und Dinge sind passiert, die ungut sind. Und dann hast du Scham, sozusagen zu deiner Gemeinschaft zurückzugehen. Ja, ist das nicht eine Geschichte, in die sich jedes Kind reinversetzen kann? Du läufst irgendwo in der Stadt rum und da ist ein altes Gebäude. Du wirst mit einem Stein gegen irgendwo hin und triffst aus Versehen ein Fenster. Und dann kommt irgendwo eine alte Frau raus und sagt, geh da weg, ich weiß genau, wer du bist. Ich rufe deine Mama an. Und dann läufst du als Kind rum und hast ein schlechtes Gewissen. Weißt du? Das sehe ich da eher da drin, weil es ja auch Kinderfilm ist. So. Ja. Aber aus Erziehung zu Patriarchat in Wahrheit. genau. Das Ding ist ja auch, dass die Löwin, was sie eigentlich die ganze Zeit mit dem Simba macht, ist, du bist nicht alles, was du sein kannst. Das ist das, was in ihren Akten immer wieder kommuniziert wird zum Simba. So, sie wrestelt mit ihm und kann ihn runterwresteln. Und er sagt, mir gefällt das nicht. Und als er später erwachsener ist und größer ist, tut sie ihn auch wieder runterwresteln. Und er sagt, mir gefällt das nicht. Weißt du? Er wird von ihr besiegt. Und dann sagt sie, hey, jetzt ist Scar an der Macht und alles ist schlecht und die anderen Tiere hungern. Und du solltest zurückkommen und die richtige Ordnung wiederherstellen, wo die Leute nicht hungern müssen. Ja. Und er sagt, ja, ich weiß nicht, ich bin voll mit Schuld. Und da ist dieses große Ideal des weißen Herrschers und ich habe Probleme, zu dem hochzuschauen. Und dann gucke ich in den See, sehe die Macht meiner Ahnen, die vom Grab heraus regieren wollen. Und vielleicht ist diese Regierung, dieses Ideal, vielleicht ist es ja gut, vielleicht haben wir deswegen nicht gehungert. Und Scar, der am Anfang super klug war und meinte, es ist ungerecht, dass ich niemals König sein kann, unter dessen Herrschaft alle hungern. Das erinnert mich persönlich an die Geschichte, was passiert, wenn Linke an die Macht kommt. Russland. So, aber es ist dann wieder weit hergeholt. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Grund, warum das so kritisiert wird. So meine Ja. Vermutung. Dieser Sternenhimmel, der funkelt. Wie ist das alles zu deuten? Dazu müssen wir über ein Buch sprechen, nämlich ein Buch, das in Hollywood sehr prägend war, das viele, viele Filme beeinflusst hat, zum Beispiel auch die Star Wars-Reihe, und zwar Der Heros in 1000 Gestalten von Joseph Campbell. Das ist ein Buch über Mythen, wie Mythen tradiert wurden, wie sie im Wandel der Zeit sich verändert haben. Es geht darum, wie Heldenfiguren eben durch die Zeiten, durch die Kulturen hindurch doch irgendwie auch gleich geblieben sind, wie es Kontinuitäten gibt in gewissen Mythen. Und Campbell hat dann im Abschlusskapitel auch die Gegenwart betrachtet. Und dort geht es auch um die Frage zum Beispiel, welches Verhältnis von Individuum und Gesellschaft eigentlich anzustreben ist. Und mythisch gesehen sagt Campbell dann, vom Standpunkt des gesellschaftlichen Subjekts ist das Einzelne, das sich losgesagt hat, schlechterdings nichts. Das macht ja Simba, indem er sich erst einmal lossagt und mit Timon und Pumba sich vergnügt. Und nur dasjenige, welches Ja, was ja eigentlich auch nicht stimmt. Also es ist ja nicht so, dass er sich da irgendwie einfach da anschließt und sich vergnügt oder so, sondern ja, wie schon gesagt, ne, also er flieht ja da halt weg, weil er denkt, er hätte seinen Vater, wäre für den Tod von seinem Vater verantwortlich. Und die anderen Sachen sind dann halt so, dass dann verdrängen, in den Hintergrund rücken und in den Tag hineinleben. es gleich, ob Mann oder Frau, mit Recht auf die Erfüllung seiner Rolle hinweisen kann. Handle es sich nun um die des Priesters oder des Sklaven, der Königin oder des Freudenmädchens, ist etwas im vollen Sinne des Wortes sein. Was hier gemeint ist, ist also, dass man irgendwann die Rolle akzeptieren soll, die einem in der Gesellschaft zukommt. Dann muss man sozusagen nicht mehr länger fliehen, sondern ist in der Gesellschaft wieder angekommen. Genau das passiert in dieser Szene am Teich mit Simba. Jetzt aber Nee, ja, eigentlich nicht, weil er ja dann immer noch unsicher dann in das alte Leben zurückkehrt. Und also es ist ja nicht so, dass er sich dann sagt, so ja, ich bin hier der geile Patriarch oder so. Ne? Ist ja überhaupt nicht so. Also. Genau zu der Spiegelszene, denn hier ist ja schon angelegt, warum dieser Film sehr unaufgeklärt und geradezu regressiv ist. Sehr, sehr Simba. unaufgeklärt, ja, und regressiv. Das ist jetzt mein Stichwort. Hier haben wir die perfekte Pause vom Bild von diesem Herrn. Er hat in der Hand ein Buch, das Mythen beschreibt von vielen verschiedenen Kulturen auf der Erde. Heldenerzählungen, die sich über Jahrtausende hinweg bewegen. Haben, die nicht vergessen worden sind, die in einem Buch zusammengetragen worden sind. Also Geschichten, die die Leute sich vor 2000, vor 3000, vor 1000 Jahren erzählt haben. Und dann haben wir hier auch wieder so einen Film, der in eine ähnliche Kerben, in archetypische, mystische Kerben schlägt, der mit 45 Millionen 1 Milliarde verdient. Könnte es vielleicht sein, dass bestimmte archetypische psychologische Strukturen in deinem Kopf hart eingekodet sind über deine Gene, das vielleicht der Grund sein, warum bestimmte Ideen und bestimmte Muster und bestimmte Verhaltensweisen immer und immer und immer wieder durch Tausende von Jahren überall in allen Kulturen wahrzunehmen sind. Könnte das der Fall sein oder ist das alles konstruiert und regressiv, weil ich bin klug und links und ich habe irgendwas über Postmodernismus gelesen? Er hat das Buch in der Hand, von dem er hätte lernen können, zitiert daraus und ist nicht in der Lage, die Wahrheit, die Erkenntnis, die Substanz dieses Buches aufzunehmen. Und dann haben wir dieses Stoppbild, was so perfekt da drauf passt. Meine Güte. Ah, oh, Geschichte, wenn sie, ich meine, wenn alle Menschen auf der Erde sich immer und immer wieder eine selbe ähnliche Geschichte erzählen, ist das vielleicht die Geschichte, die wichtig ist, oder die dumm ist, erfunden ist, wenn die auf überall in allen Kontinenten immer und immer wieder erzählt wird. So, wer kann das schon wissen? Niemand. Das ist alles konstruiert. Ah. Ja, Ebel, wie heißt denn das Buch nochmal, wenn du meinst, das Buch ist an sich gut? Heroes of a Thousand Faces, Oliver Campbell. Oliver. Wenn du Ja, Jung magst, gefällt er dir auch. Wenn du Peterson kennst, dann, musst du es nicht unbedingt lesen, weil das Buch selber ist, wenn du die Mythen kennst, wenn du mit deiner eigenen Kultur vertraut bist, auch nichts unbedingt Neues, aber es ist halt sozusagen eine gute Ansammlung von verschiedenen Mythen aus verschiedenen Kulturen. Also, so. Also sagen wir es so rum, wenn du Peterson kennst in- und auswendig, dann wirst du in dem Buch jetzt nicht wirklich viel dazu lernen. Also, ja, also das Buch heißt ja. Joseph Campbell, der Heros in 1000 Gestalten. Und ich wollte noch eine Sache sagen, der geht einfach von total falschen Voraussetzungen aus, weil ich habe das jetzt mal im Hintergrund ein bisschen nachrecherchiert. Tatsächlich ist es so, Simba hat eine Tochter, ja, und die Tochter, die wird dann quasi der Thronnachfolger. Also so viel zum Patriarchat. Kiara heißt die. Okay. Und das ist Disney Kanon. Also bitte. Also der ist total auf dem Holzweg mit seinem Patriarchat. Simba begibt sich in die Fußstapfen des Vaters. Aber diese Spiegelszene ist entscheidend und eine solche findet sich auch am Ende des Buches bei Campbell. Da schreibt er, der Zustand ist der des Narziss über der Quelle und des sinnenden Buddha unter dem Baum. Das endgültige Ziel ist nicht diese Anerschauung des Wesens, sondern das Innewerden, dass man selber es ist. Dann ist man frei, als dieses Wesen in die Welt zu gehen. Und weiter, auch die Welt ist vom gleichen Wesen und deshalb sind das Wesen des Selbst und das der Welt eins. Darum ist entrückte Abgeschiedenheit nicht länger notwendig. Diese entrückte Abgeschiedenheit hatte Simba bei Timon und Pumba und nun aber hat er erkannt, wo sein eigentlicher Platz ist in der Gesellschaft als Herrscher, als König und jetzt braucht er diese Abgeschiedenheit nicht mehr, sondern er geht hinaus. Indem Simba... Naja, erstmal muss er sich halt drum kümmern, dass es den Leuten da wieder besser geht. Und er weiß ja noch gar nicht, dass sein Onkel quasi dafür verantwortlich ist für den Kram. Er denkt ja noch, dass er selber dafür verantwortlich ist. Ja. Jetzt das Reich seines Vaters unterwirft und er sich selbst seinem Vater unterwirft, wird sein Ich und die Welt eins. Das ist der totalitäre Gedanke, der hier auch schon bei Campbell... Der totalitäre Gedanke, ja. Und da ist dann der Punkt, wo ich dann anfange, den Charakter einer Person zu bewerten, wenn man das nicht versteht. Es gibt bestimmte Verhaltensmuster, die ein Ideal widerspiegeln, wie man sich in vielen verschiedenen Positionen verhalten kann und an die Spitze der Pyramide der Hierarchie kommt. Und wir haben viele verschiedene Pyramiden innerhalb der Gesellschaft. Und es gibt bestimmte Eigenschaften und Verhaltensmuster, die dir helfen, sozusagen das Ideal einzunehmen, was dich befähigt, an alle Spitzen zu kommen. Dieses Ideal zu leben ist sehr schwer und du musst sehr viel Entbehrung auf dich nehmen, du musst Disziplin lernen, du musst in den Teich schauen und nicht selbst verliebt in dein eigenes Spiegelbild, deine Probleme, deine Ängste anschauen, sondern du musst versuchen, die Perspektive einzunehmen von weiseren Gestalten, die in alten Geschichten aus deiner Kultur, aus deiner Tradition kommen und von Sprüchen von deinem Vater und ob jetzt dein Vater mochtest oder nicht, ich stelle mir in diesem Punkt, wenn man das hier nicht versteht, das mit dem Verhaltensmuster der Alten sozusagen, der Weisen, der Menschen, die schon länger gelebt haben, ich frage mich immer, war das dann eine furchtbare Vater-Kind-Beziehung, wenn man da keine Weisheit sehen kann im Verhaltensmuster der Älteren, die das Leben besser unter Kontrolle haben als der Jungspund, der man ist. Da tue ich mich sehr schwer, wenn ich dann an so einer Stelle, wie man es jetzt mit ihm hat, wenn er da nicht diesen Schritt machen kann, ist es entweder Illusie, Verblendung, Kindheitstrauma, ich verstehe es nicht, wie man die Weisheit der Alten nicht sehen kann, ja. Ausformuliert ist. Individuum ist etwas, was sich in Einklang setzen muss mit dem Gesetz des Universums. Das ist natürlich auch ungeheuer esoterisch. Im Hinblick auf die Gegenwart beklagt Campbell dann, dass wir in unmythischen, also in aufgeklärten Zeiten leben. Wir haben da einen Individualismus, keinen übergeordneten Sinn mehr, der Einzelne, schreibt er, irrt umher. Was also, fragt er, ist der Heros heute? Wie kann er wieder zu einem Helden werden? Denn, sagt er, heute geht es darum, das verlorene Atlantis der unzerspaltenen Seele wieder ans Licht zu bringen. Und das erleben wir dann in König der Löwen. Der Held, ja. In dem Sinne, an der Stelle, das Ding ist, wenn ihr eine Geschichte vor euch habt, die wahnsinnig erfolgreich ist, dann ist es immer ein Wandergrat zwischen Archetypen, zu denen man sich noch irgendwie hingesellen kann, also kein Charakter, der super übertrieben gut ist, der das Ideal so stark verkörpert, dass es unnatürlich wird und auch nichts Allgemeines aus dem Alltag ist. Und das macht dann eine gute Geschichte aus, wo ein Archetyp gelebt wird, ein ideales Verhaltensmuster und ein Helden, der durch die Geschichte durchwandelt. Aber ich schweife ab. Des Vaters und das Gesetz des Vaters vollkommen akzeptiert, darin vollkommen eins wird und zugleich auch Mann wird durch die sexuelle Initiation, wird er als ein geschlossenes Ich dargestellt. Aber wir wissen eben durch die Psychoanalyse von Lacan und Freud, dass es so ein geschlossenes, ungespaltenes Ich, was Campbell anstrebt, überhaupt nicht geben kann. Wir sind im Prinzip nie Herr im eigenen Hause ganz. Ja, also haben wir ja schon alles zu gesagt, ne? Das ist eigentlich Humbug, weil er ja in dem Moment, wo er aufbricht, da immer noch halt denkt, dass er für den Tod von seinem Vater verantwortlich ist und. Also brauche ich eigentlich jetzt zum fünften Mal noch erzählen. Hast du noch was zu dem Herrn im eigenen Haus, Ebel? Ich glaube, der Mr. Filmanalyse ist nicht Herr im eigenen Haus. Nee, ich muss sagen, den Satz selber mag ich eigentlich, weil ich halte die Menschen nicht für unbedingt klug und sie sind sehr oft dumm. Und kluge Menschen machen dann noch weiter den Fehler, dass sie mit ihren eigenen Ideen irgendwie so eine zwanghafte Beziehung eingehen. Weißt du, ihre eigenen Fürze riechen und sagen, oh, so, super gut. Und genauso ist es mit Ideen. Du hast viele Ideen. Mit manchen von denen fällst du in Liebe und die findest du dann super toll und die willst du dann anderen aufzwingen. Und so Ideen, die man anderen aufzwingen kann, kommen auch schon auch von Freud und von Lacan. Und ich persönlich habe das Gefühl, dass Mr. Filmanalyse einfach nur ganz gern sozusagen die Macht einnehmen möchte, die zeitlose Ideale haben. Und das hier ist sein Versuch da drin. Und in dem Film wird ein zeitloses Ideal dargestellt, sozusagen a Hero's Journey, was auch in dem Joseph Campbells Buch drin ist, aber was irgendwie der Herr Intellektuelle hier nicht verstanden hat. Mir ziehen sich die Fußnägel hoch. Also er drückt sich ja immer sehr gewählt aus, aber das, was er hier gesagt hat, das ergibt ja überhaupt gar keinen Sinn. Und er zitiert Lacan und Freud und na gut, da sollten wir jetzt nicht reingehen, wir haben ja schon lange genug über Adorno gesprochen, aber er ist einfach total auf dem Holzweg. Ja, er blendet einfach das total aus. Diese Situation, der gesellschaftliche Druck, es ist vielleicht nicht das, was er will, okay, aber er entzieht sich der Situation ja, indem er geht. Weil er die Schuld. Also, so könnte man das ja vielleicht interpretieren, aber das tut er ja auch nicht. Also, nicht Herr im eigenen Hause. Also ich glaube, dass der Herr Filmanalyse aus dem Film den Scar repräsentiert und es gibt kleine Simbas, die gerne einen ordentlichen Beruf lernen wollen würden und er stößt diese kleinen Simbas in irgendwelche linke, theoretische, abstrakte Ideenwelten und verstößt sie von dem Leben, in dem sie ein produktives Handwerkleben erwerben könnten in der Universität. So wirkt es auf mich, aber ich weiß nicht, ich bin kein Wissenschaftler. Vielleicht liegt auch schon wieder alles durcheinander. Was Campbell dann vom modernen Heros erwartet, ist tatsächlich erschreckend. Aber es passt eben sehr gut zu König der Löwen. Da heißt es, der moderne Held, der Mensch von heute, der es auf sich nimmt, dem Ruf zu folgen und die Stätte jener Kraft zu suchen, mit der allein unser ganzes Geschick gestillt werden kann, kann und darf nicht warten darauf, dass die Gesellschaft ihren Pfuhl von Hochmut, Furcht und heuchlerischem Geiz und verstellter Feindseligkeit bereinigt. Nicht die Gesellschaft hat den schöpferischen Heros zu lenken und zu erretten, sondern eher sie. Passt überhaupt nicht, meines Erachtens nach. Vollkommener Humbug. Ja, also, genau, worauf spielt er hier an? Der Moment, wo der Simba sieht, oh Gott, mein Onkel hat das Land übernommen und den Leuten geht es jetzt allen richtig schlecht dadurch. Ich glaube, ich muss jetzt doch was tun. bis zu dem Punkt hat er sich, ist er ja die ganze Zeit nur weggerannt und hat sich gesträubt und alles. Und wie ja, passt eigentlich, bitte die eigentlich ja auch noch nach dem Tatsache Punkt konfrontiert ne? zu sein und was dagegen zu tun zu wollen, zu dem, was er gerade gesagt hat? Also das passt überhaupt nicht. Ja, eigentlich ja auch noch nach dem Punkt. Und eigentlich ist es ja bis zum Ende des Films so, dass er kein ja, schöpferischer, was auch immer da irgendwie ist. Ja, also. Ja, er hat vielleicht nicht den Drang zur Macht, aber er, wie gesagt, da, das ist einfach der Punkt, wo er von der Passivität wieder in die Aktivität rüber zurückwechselt. Ja, aber halt das immer noch mit Angst, ne? Weil dieses klingt ja jetzt so irgendwie wie so eine Art Übermensch von Nietzsche halt. Ne? Und das ist ja auf jeden Fall ein Charakter, der sich da höchstens in Form von dem Onkel halt, ne, von dem Scar. Der ist eher so einer, dass er halt meint, so ja, ich wüsste hier, wie es laufen sollte, ne, damit es besser wäre. Meine Güte, wir reden hier über den König der Löwen. Was? Ja. Boah, man kann es auch wirklich übertreiben. Ja, also. Ja. Ich hatte gerade diese Realisierung. What? Wir reden jetzt schon fast eine Stunde über König der Löwen, verdammt. Genau. Aber. Propagiert wird hier also ein Führerprinzip. Gesucht werden Untertanen, die sich dieser Autorität, dem modernen Helden, unterwerfen. Genau. Vollkommener Humbug. Ja. Vollkommener Quatsch. Solche aber Untertanen ich, findet sie. Aber ich würde sagen, dass Mr. Film Analyse Untertanen sucht, nämlich Menschen, die intellektuell nichts drauf haben und mit einfachen Worten sich einreiben lassen wollen und dann ihm hinterherlaufen. Er sucht Untertanen für seine schlechten Ideen und schlechten Autoren, die er wiederkaut. Er drückt sich immer sehr geschwollen aus, aber ich habe den jetzt seit ein paar Monaten nicht mehr gesehen. Also so anstößig habe ich ihn bis jetzt eigentlich nicht gefunden, aber das ist schon ziemlich übel. Nein, ich muss ihn jetzt archetypisch als schlechten Menschen darstellen. Du darfst nicht sagen, dass dieser Mensch auch positive Eigenschaften hat, sonst haben wir kein klares Schwarz-Weiß-Bild. Mensch, small. Ja, Ewe, du musst das schöpferisch tätig werden. Ja. Denn nur dann bist du ein richtiger Internet-Livestream-Monetarisierungsheld. Ja. Simba dann, wenn er auf das Volk von Mufasa trifft, das jetzt sein Volk werden soll. Ja, wo was wirklich in den letzten Sekunden des Films eigentlich ist, weil vorher sind da nur Hyänen und alles Ausgestorbene. Ja. Und die Herde ist weitergezogen, wie es da heißt. Aber inzwischen wird es von Scar regiert. Scar wird als Faschist inszeniert. Die Hyänen marschieren schon am Anfang des Films auf, genauso wie in einer Szene aus Triumph des Willens von Leni Riefenstahl. Das ist eine typische Hollywood-Strategie. Jeder, der Veränderung dieser angeblich natürlichen Ordnung anstrebt, wird als Faschist deklassiert. Ich komme einfach nicht drauf klar. Hollywood ist ja, die Frankfurter Schule hat ja Hollywood so betrachtet als Ort der totalitären Versuchung, dass der Liberalismus in den USA und das, was in der Sowjetunion war, dass es da keinen Unterschied dazwischen gibt, dass beide Systeme absolut totalitär sind. Und ich finde es jetzt lustig, dass sozusagen faschistische Ästhetik in einem Film verwendet wird, um deutlich zu machen, wer der Bösewicht ist und wie böse ist dann Hollywood, wenn faschistische Ästhetik als Signifier, als Signal für Boshaftigkeit dient. So. Hm. Und Widerstand ist Faschismus. Was zur Hölle, Alter? Ja, genau. Diese Geschichte ist natürlich eine ausgedachte Geschichte, wo man halt sich ausdenken kann, was man will. Und diese Charaktere soll man halt eben schlecht finden. Und deswegen werden die so inszeniert. Ja. Ja. Tja, ich glaube, dem Herrn fehlt das F da hinten bei seiner Enzyklopädie. Ne? Press F for Filmanalyse. Ja, wahrscheinlich hat er über Filmanalyse reingeschrieben in das Buch. Deswegen steht es da nicht mehr. Ja. Der Widerstand gegen die Ordnung ist Faschismus. Ja, also wenn du jetzt gerade im Westen, ob in den USA oder in Deutschland, wenn du jetzt in diesem Moment sagst, das ist alles wieder natürlich, wir müssen alles über den Haufen werfen, bist du halt entweder auf der sowjetischen Seite oder auf der faschistischen Seite. So, es ist alles in Ordnung, wie die Sachen im Staat laufen. Aber du hast aktuell die Möglichkeit, die Politik zu beeinflussen. Das ist komplizierter, wie man denkt. Es dauert länger. Man muss Journalisten anschreiben. Man muss Mitarbeiter des Bundestages anschreiben. Man muss Thinktank-Mitarbeiter anschreiben. Aber du hast aktuell die Möglichkeit, Politik mitbestimmen zu können. So, wenn du gegen die jetzige Ordnung bist, dann ist was mit dir nicht in Ordnung. Es tut mir leid. Und ja, es läuft vieles nicht gut, aber wir haben die Institution, die Dinge zu ändern. Ja, genau. Andere, ich mein, nicht. Gut, er spricht jetzt natürlich über das, was wir in diesem Film sehen, was ja für ihn irgendwie, ne, diese böse patriarchale Monarchie da irgendwie ist. Aber so wie das in dem Film dargestellt wird, und das ist ja nun mal das, wonach man da gehen muss, ja, sind das halt eben, ist es jede Menge Leben, ne? Also es wird ja auch gezeigt da schon von der Eröffnungsszene des Films an, dass da überall alles mögliche kreucht und fleucht, ne, irgendwelche Tiere. Und ja, also auf jeden Fall, dass ein Ort ist, wo Existenz auf jeden Fall möglich ist, wo die Leute jetzt halt nicht so, wie er da sagt, wie das dargestellt wird bei den Hyänen, da halt da irgendwelche Aufmärsche da irgendwie machen müssen zu Ehren vom großen Führer oder so, Führerprinzip, ne, was er vorhin gemeint hat, irgendwie das Führerprinzip würde sich da irgendwie wiederfinden. Also auch überhaupt nicht. Das Führerprinzip findet sich höchstens wieder halt bei dem Onkel da und bei den Hyänen, wo er dann wiederum sagt, die werden halt so dargestellt, damit man dann irgendwie daraus sieht, schließt, dass alles sich gegen die Ordnung ist, irgendwie faschistisch ist. Ja, also gegen so eine Ordnung, wo die Leute da oder die Tiere in diesem Fall halt eben da irgendwie leben können, da ist es auf jeden Fall faschistisch, ja. Ja. Wie Bane in Christopher Nolans Batman-Trilogie ist auch Scar jemand, der eigentlich die Wahrheit ausspricht, aber genau deshalb als Faschist gebrandmarkt wird. Und ja, er will, er versucht, das Kind seines Bruders zu töten und tötet dann seinen Bruder. Und das ist im Grunde nur die Wahrheit aussprechen. Genau. Und vor allen Dingen, also diese Worte von ihm, die klangen bei mir auch noch im Ohr, als ich mir das gestern angeguckt habe, diesen Film, weil praktisch alles, was dieser Charakter von dem Scar in diesem Film sagt, ist gelogen. Fast alles. Yeah. Also da ist fast überhaupt nichts Wahres dran. Ja, also nochmal, ich komme mir gerade so vor, als ob ich irgendwas nicht gehört hätte, was der gesagt hat. Wie kommt der da drauf? Na, das sind die Unterdrückten, und die Unterdrückten sind immer die Guten, weil er links ist. Also es gibt natürlich hier Ordnung, die ist Faschismus, und alles, was von außen kommt, ist gut. Also ohne Spaß, es ist wirklich so einfach. Das ist eigentlich die Linse, die das ist nur in den Raum geworfen, ja? Nee, nicht einfach in den Raum, es ist so, wie Ebel sagt. Und das Witzige ist ja auch noch, dass quasi in dieser Logik halt, das, was er in dem Film sieht, das ist dann halt eben so, das wird alles dargestellt, weißt du? Das ist quasi, eigentlich sind die Unterdrückten die Guten, immer. Und wenn sie nicht die Guten sind in so einem Film, dann liegt das nur daran, weil die halt so dargestellt werden. Damit man halt den Schluss daraus zieht, dass man die Leute, die, keine Ahnung, dagegen sind, halt dann als die Bösen sehen soll. Das ist die Logik, die ich da rauslese. Ja, aber wirklich, das so umzuinterpretieren, zu sagen, der spricht unbequeme Wahrheiten aus? Ja. Also, ja. Wow. Und das Lustige ist ja, das mit den alten Geschichten und Traditionen, ja, Cain und Abel, Bibel, relativ alte Story, und er guckt sich Cain und Abel an und sagt, Cain ist der Gute. Abel macht zwar alles richtig, aber Cain ist der Gute, weil Unterdrücker und unterdrückte Linse. Und damit kannst du 90% aller Argumente auf der linken politischen Seite zusammenfassen. Unterdrücker und Unterdrückte. Du schaust dir eine x-beliebige Situation an, stellst fest, wer in der Mehrheit ist, wem es gut geht. Das sind die Bösen. Und diejenigen, die nichts hinbekommen haben, das müssen die Guten sein, die verstoßen worden sind von den Faschisten, die sich das rare Essen teilen. So einfach ist linke Logik. Das steht dahinter. Das ist die Linse. Und alles, was an Wortschwall dazukommt, einfach nur eine Variation von diesem Argument, das war's. Mehr ist dahinter nicht. Also Scar hat quasi, war deswegen unterdrückt, weil er eine mächtige Position hat, aber nicht alles machen durfte, was er wollte. Das war die Unterdrückung, die er erleiden musste. Deswegen ja, er mal. muss ja, den Königsmord begehen, um sich selbst zum Tyrannen in der Monarchie zu machen. Ja, die Welt ist so ungerecht. Ja, so wird er ja nur dargestellt. Das ist ja die Logik, ne? Der wird halt so dargestellt. Eigentlich wäre das ja nicht gewesen, aber er wird halt so dargestellt. Das ist Framing. Und hätte er die Demokratie eingeführt, das meint er, genau, oder wie? Ja. Ja, genau. Eigentlich hätte er das so gemacht. Eigentlich wäre das alles viel besser gewesen. Aber es wird halt vom bösen Disney so dargestellt, als wäre das schlecht. Ach, ja, jetzt habe ich es verstanden. Ja. Und deswegen brauchen wir einen Filmkritiker, der Ideologiekritik üben kann, wo es natürlich keinen Quellenverweis gibt, weil es so eine kleine Eins, die bei der Ideologiekritik dabei steht, wo du dann unten auf die Seite guckst und da steht, mit linkem Bias, links sein ist toll, alles andere ist Faschismus. So einfach ist das. Ich meine, Scar sagt, die Welt ist so ungerecht, denn ich werde niemals König sein. Und der nächste Satz, den er sagt, ist, also er redet dann noch mit dem König, aber was darauf kommt, ist, ich bin klug, aber nicht stark. Ja, ja, man schaut in den Spiegel, in dem See und sieht nur sein Spiegelbild und sieht nur, wie klug man ist. Oder man schaut in den See, man sieht auch die Ahnen und die Vorfahren und ihre alten Geschichten und was die gemacht haben, was man besser machen kann. Man guckt sich dann Cain und Abel an und versucht zu überlegen, gibt es vielleicht bestimmte Regeln, die mir in ganz vielen verschiedenen Situationen weiterhelfen? Unabhängig davon, ob es einen Gott gibt oder nicht. Das ist nur ein Argument von Autorität. Aber gibt es bestimmte Verhaltensarten und Weisen, die über Jahrtausende hinweg mir immer zum Erfolg helfen oder die mich in die falsche Richtung und in den Misserfolg schicken? So, wer kann das schon alles wissen? So, ich keine Ahnung. Ja, okay, jetzt auch zu diesem durch mit dem Video und ich frage mich langsam, was soll denn jetzt noch was Gutes kommen? Wie wir jetzt noch da einen draufsetzen? Ja, da kommt noch, wird noch was draufgesetzt. Aber auf jeden Fall, was mir noch einfällt zu diesem, dass ja eigentlich die Guten sind und so, ist dieses mit dem, also diesen Dialog, wo es dann da quasi heißt, so, ja, wir bringen den König um und dann sagen irgendwie die Jeden, ja, sehr gut, kein König. Und daraufhin sagt Scar halt eben, there will be a king, also es wird einen König geben. Ich weiß nicht mehr, wie es im Deutschen war, aber ich habe es halt auf Englisch geguckt, aber auf Englisch war es ja there will be a king. Also, ja, so viel zu dem Thema, ne? Ich meine, das ist... Scar ist Stalin. Ja, eben. Absolut, ja, wirklich. Das passt auch eigentlich wie die Faust aufs Auge. Das ist so, ne, dieses Ding irgendwie, nur dass sie sich halt vorher nicht drüber aufregen, dass es eine Monarchie ist und dass man es den Menschen, das ist ja auch dieser eine Spruch von Bane, von wegen give Gotham back to the people, ne? Also wir geben es den Menschen zurück, irgendwie so, oder den Bürgern oder wie auch immer. Und das wird ja dann noch nicht mal gesagt. Es ist einfach nur, ich bin nicht König und er ist König und deswegen ändern wir das jetzt. Ja. Er ist wie Killmonger in Black Panther, der ja auch gegen diese monarchistische Elite um König T'Challa antritt, um das System zu verändern. Und wie Killmonger muss auch Scar sterben. Was sich in König der Löwen wie Antifa... Hast du da was zu sagen, Bryce? Weil ich habe Black Panther noch nicht gesehen. Bryce? Ja, also... Es ist so, dass in Black Panther kommt von außerhalb jemand, der nicht in Wakanda gelebt hat und hat gesagt, ja, ich bin hier das uneheliche Kind von dem König, der gerade gestorben ist und deswegen möchte ich jetzt hier euer König sein, obwohl ich überhaupt nichts über eure Kultur weiß. Wie man das mit König der Löwen vergleichen kann, ich weiß nicht. König der Löwen Teil 2 hat fast genau die gleiche Story wie Black Panther, ist mir vorhin aufgefallen, wo ich halt nachgeguckt habe, wie das mit der Thronfolgeregelung bei König der Löwen ist. Okay. Wir reden immer noch über König der Löwen, verdammt. Ja. Warum muss ich König der Löwen Sachen recherchieren? Wegen so einem Scheiß. Jetzt kommt auf jeden Fall, ich mache noch einen kleinen Schritt zurück, weil es kommt gleich ein ganz gutes Wort. Wakanda. Es gibt keine Parallelen zum König der Löwen, außer dass Wakanda anscheinend die Story vom König der Löwen 2 geklaut hat. Und das ist auch in Afrika, also von daher. Was sich in König der Löwen wie Antifaschismus aufführt, ist in Wahrheit eine Strategie gegen jede Form von linker Systemkritik. Was sind die armen Hyänen anders als Arbeiter, die im Reich des Löwen nichts zu fressen kriegen? Scar. Ja, genau, ja. Was? Man bekommt nicht nicht, dass mit einem selber vielleicht was nicht stimmt, dass man sich nicht in die bestehende Ordnung eingliedern möchte, seinen Platz einnehmen möchte und akzeptiert. Nein, die werden unterdrückt, die bekommen nichts zu essen. Der König sollte da mal Umverteilung machen. Hashtag Umverteilung. Ja, das sollte den linken Block aufbauen und den armen Menschen was geben. Und vor allem, ich meine... Also hat er gerade gesagt, Antifa sind Hyänen? Ja. Wunderbar. Hyänen, alles Antifa, klar. Ja. Genau, ja. Weil die sind ja Antifaschisten, ne? Weil wie wir schon gemerkt haben, die werden ja nur als Faschisten dargestellt, aber in Wahrheit ist ja dieser Sonnenschein da draußen mit den vielen Tieren, das ist ja der wahre Faschismus, weil da regiert das Patriarchat. Aber hier die Hyänen, die kriegen nichts zu fressen. Wahrscheinlich, weil es keine, weil die sind ja Aasfresser, wenn ich mich da richtig erinnere. Also insofern gibt es wahrscheinlich einfach nicht genug tote, verendende Tiere da in dem Tal, dass die dann nichts abkriegen oder so. Keine Ahnung. Und sind die Arbeiter? Ja, was arbeiten die denn? Die sind da auf diesem Elefantenfriedhof irgendwie und ja, singen Lieder. Gar wird auch durch seine Narbe zum anderen stigmatisiert, den man ausschließen muss, weil er ist der Nicht-Perfekte, der die brutale Balance, diese getarnte Harmonie irgendwie stört. In Wahrheit ist das, was Mufasa und Simba als Circle of Life begreifen, mindestens genauso faschistisch wie Scars Regime. Was? Ja. Nie im Leben. Ja, weißt du, bei den einen hungert man, bei dem anderen hungert man nicht. Und die sind genauso schlimm, weil alles genau gleich ist, weil linke Kritik Sinn ergibt. Einfach nur die Linse, Unterdrückte. Und der Rest, das muss nicht logisch sein, sondern du tust nur diese Linse wiederholen. So lange, bis sich so ein Feedback-Loop zwischen dir und Anhängern ergibt. Und damit tut der Herr hier seine Hyänen antrainieren, dass sie ihm folgen, damit er, was weiß ich, im Kulturkrieg bestimmte Franchises erobern kann, wo man sagt, guck mal, sogar in einem Kinderzimmer hat man ja schon gesagt, dass linke Wählen verboten ist. Ja, hier in dem System ist Linkswählen erlaubt und wenn Linke an die Macht kommen, dann nicht mehr, dann darfst du nicht mehr wählen. Wie kann man Ska angucken und sagen, das sind die Guten? Ja, also wenn man die Prämisse unterstellt, dass er meint, so wie es im Film dargestellt würde, könnte es in der Realität, wenn es Menschen wären, nehmen wir mal die Tiere einfach weg, so gar nicht passieren. Weil es würde immer so mit dem Revolutionär und mit den Linken und mit Demokratie oder sowas enden. Und das wäre deswegen eine verfälschte Darstellung von Disney. Das ist die einzige Art und Weise, wie ich da irgendwie Sinn rauslesen kann aus dem, was er da sagt. Und das ist natürlich absoluter Blödsinn. Meine Güte. Was ist aber mit diesem Circle of Life gemeint? Der tödliche Kreislauf der totalitären bösen Löwen. Auf Life zu verstehen, müssen wir ganz kurz ins 18. Jahrhundert zurück. Es erschien damals ein hochinteressanter Text, der lange bis heute rezipiert wird. Bernard Mandeville hat ihn geschrieben. Der Text heißt Die Bienenfabel. In der Bienenfabel geht es um einen prosperierenden Bienenstock, weil jeder dort egoistisch handelt. Jeder macht das, was ihm am liebsten ist und nach der liberalen Logik natürlich, wenn jeder an sich selbst denkt, ist an alle gedacht. Also was hier etabliert wird, ist auch schon so ein Fressen- und Gefressenwerden-Prinzip. Und dann in der Bienenfabel... Was ich auch lustig finde, ist, weißt du, Ideologiekritik und Framing lauert überall, um dir böse Sachen einzuheimsen und dich zu verwirren. Und aber wenn jeder an sich selber denkt, ist an jeden gedacht. Dieses eigennützige nur an sich selber denken. Ja, wenn du an dich selber denkst, lernst du eine Fähigkeit, in der du gut wirst. Dann bist du in der Lage, Brot zu backen. Und dann kommen andere Menschen zu dir und bringen dir die Früchte ihrer Fähigkeit, die sie gelernt haben. Alle kommen zusammen, alle sind zufrieden. Oder aber wir nennen dieses Prinzip Selbstsüchtigkeit und ist ja nur Profitstreben und da will man ja nur im Wettbewerb stehen. So, ja, tolle Kritik. Super. Also das Buch, was er hier erzählt, es gab dem Herrn Adam Smith auch eine Vorlage, der das später verwissenschaftlicht und hier war das nur eine Prosa. Und die Bienenfarbe, es gibt ja auch einen Grund, warum sich zum Beispiel der Illuminatenorden von Adam Weishaupt, warum der sich auch der Bienenorden genannt hat. Weil damals sozusagen laissez-faire Capitalism als Idee, laissez-faire Kapitalismus, desto weniger Autorität eingreift, desto mehr haben alle Menschen zur Verfügung. Diese Idee hat sich verteilt. Und damals, als die Aufklärung dann hochgeschwappt ist, sind ja auch die Illuminaten rumgereicht worden als das Netzwerk, was diese Unruhen sozusagen vom Zaun gebrochen hat. Was man aber gesehen hat, ist eine alte Herrschaftsordnung, die runtergebrochen wurde. Klar, französische Revolution mit den Jakobinern, auch ein bisschen blutig. Allerdings gab es auch 1688 in Großbritannien die glorreiche Revolution, wo man gesehen hat, dass sozusagen gerechte Herrscher, wenn sie ganz oben stehen, dass das weiter und weiter reformiert wird und dass am Ende irgendwie was Demokratisches rauskommt. Natürlich nicht 1695, da noch nicht, aber von 1688 rum, von der glorreichen Revolution bis heute, ist halt eine Demokratie in Großbritannien entstanden. Und das Lustige ist, dass wir selbst in China von Mao zu heute natürlich sehr langsam, aber auch einen Prozess sehen, wo sozusagen eine Ordnung, die nicht gerecht ist, runtergebrochen wird und dass irgendwie dieselben Prinzipien und Ideen, die irgendwie halt immer liberal sind, tut mir leid, dass es halt Siegerteam ist, aber jedes Mal brechen diese Ideen durch überall. Vielleicht kann das sein, dass diese Prinzipien ja am ehesten mit der menschlichen Psyche, mit dem Menschsein, mit der menschlichen Natur harmonieren und deswegen so gut funktionieren. Aber nein, der Typ hat gelbe Angst. Und in Wahrheit sind die Hyänen die Guten, weil Gründe. Ist es so, dass irgendwann diese Gesellschaft verändert wird. Sie soll verbessert werden. Und dann natürlich geht alles schief, der Bienenstock dort aus, alles ist schrecklich, es ist eine reinste Tyrannei. Und die Moral von der ganzen Geschichte ist dann eben, dass es dem Staat, der genauso ist eben wie unser Staat, doch immer am besten geht, wenn alle das tun, was sie am liebsten machen, wenn sie egoistisch sind, wenn sie mitunter Schlechtes tun, dann dient das immer am Ende dem Wohl der ganzen Gesellschaft. Auch da wird so ein Harmoniebild gezeichnet. Also vorhin wollte er noch Individualität haben. Irgendwie. Ich weiß nicht mehr genau, wie das gemeint war und so, aber da war es irgendwie dann böse, dass es irgendwie keine Individualität ist, sondern man muss sich irgendwie in seinen Bereich irgendwie fügen. Und jetzt ist es die Individualität wieder schlecht. Und ja, keine Ahnung. Wie es einem gerade in Kram passt. Ich stelle mir da immer einen Rattenfänger von Hameln vor. So. Das ist bös gesagt, aber ja, so kommt wirkt der Typ auf mich. Und ich meine es lieb. So, vielleicht hat er einfach nur viele schlechte Bücher gelesen und einen miesen Start gehabt. Aber das, was ich sehe, da sträuben sich mir die Haare auf. Du meinst den Kindeswohlaktivisten von Hameln? Ja, genau. Die Bienen ja, stehen also was, hier. Was ich auch noch sagen will an der Stelle, wenn es um elementare Sachen geht, wenn es ums Überleben kämpfen geht, wenn einfach eine Gesellschaft nicht funktioniert, es braucht erstmal eine gewisse Ordnung, damit sowas wie Demokratie oder Mitbestimmung überhaupt daraus erwachsen kann. Weil sobald ein Mangel herrscht an irgendwas, was die Grundbedürfnisse angeht, dann gilt nur Pragmatismus und dann wird die Politik immer tyrannisch handeln müssen, weil sie es sich nicht leisten kann, anders zu handeln. Weil der Mangel da ist, objektiv. Ich meine, guckt euch mal Venezuela an. Ja, was soll man dazu sagen? Ja, es ist doch nicht so, dass aus einem total chaotischen Zustand auf einmal eine Demokratie erwächst. Natürlich gibt es da Zwischenschritte. Das ist Hashtag Irak-Invasion. Aha. Das Ding ist, was du sagst, mit der Ordnung erwachsen. Du brauchst erst eine Grundordnung. Und selbst wenn du aus einer Unrechtsordnung rausgehst, dann bist du erstmal in der nackten Natur. Und das ist auch nicht schön. Es ist im Film auch am Anfang so, als das Simba in der Wüste ist, bevor er überhaupt irgendwo anders ankommt, wo er noch nicht mal mehr bei den Outcasts ist, Timon und Pumba, sondern einfach nur in der Wüste und am Verdursten ist. Und ob er jetzt in der Unrechtsordnung ist oder nicht, aber Natur ist halt noch mal schlimmer. Ja, also. auch wieder für Menschen. Es geht darum, gesellschaftliche Verhältnisse als natürlich darzustellen und jede Veränderung dieser Verhältnisse als unnatürlich. Dabei sind natürlich immer gesellschaftliche Verhältnisse sozial bedingt und historisch bedingt. So lässt sich aber alles rechtfertigen und es wundert nicht, dass viele Wirtschaftsliberale die Bienenfabel sehr schätzen. Nach diesem Prinzip... Das passt auch wieder an, überhaupt nicht mit dem Film zusammen. Also... Gar nicht halt, ne? Weil ich meine, es ist wirklich diese Progression mit den Sachen, die da passieren und dieses Ding von wegen, und das eine ist natürlich und das andere ist nicht natürlich oder so, das ist da rein projiziert, von wegen, so ja, die sind dagegen und das sind dann quasi eigentlich die Guten, die hier nur böse dargestellt werden. Das ist alles daran. Ansonsten passt es da nirgendwo rein. Im Prinzip wird auch in König der Löwen argumentiert. Es gibt da diese berühmte Szene mit Simba und seinem Vater, wo Vater sagt, ja, alles ist in einer wunderbaren Balance und Simba die kluge Frage stellt, ja, aber ist das wirklich so? Denn wir fressen doch zum Beispiel die Antilopen, dann haben wir doch gar nicht so viel Respekt vor denen. Was ist denn da mit der Balance? Und dann sagt der Vater, wenn wir sterben, werden unsere Körper zu Gras und die Antilopen fressen das Gras. Und somit sind wir alle eins im ewigen Kreis des Lebens. In dem Lied heißt es ja auch, it's the circle of life and it moves us all through despair and hope, through faith and love. Und Elton John hat in seiner eigenen Version, denn in seiner Aufnahme, das nochmal ein bisschen variiert und das ist verräterisch. Er sagt, manche sagen, fressen und gefressen werden, manche sagen, leben und leben lassen. Man möchte fragen, na, was denn nun? Beides geht ja schlecht zusammen. Die ja, Ideologie aber das ist ja auch des Fressen... Der Unterschied zwischen Tieren und einer Zivilisation. Ja, das ist, ja, da ist einfach wieder der Punkt, wo ich mich frage, hallo, wir reden hier über den König der Löwen. Ja, hier sind Tiere anthropomorphisiert. Ja, das Tierreich ist das einfach so. Und rein biologisch, rein abseits von jeglicher Ethik, ist es ja auch genau so, wie er es ja gerade dargestellt hat. Ne? Die Löwen werden dann halt zu Staub und so weiter und so fort. Das ist halt der chemische Kreislauf oder der biologische Kreislauf, wie man es auch nennen will. Ja, ja, und ich meine... Und das mit dem... Das ist ja auch so, dass die Löwen ja auch gar nicht die Wahl haben. Also so ein Löwe ist nun mal kein Mensch, der auch sich vegetarisch ernähren kann. Ne? Und auch das, was in dem Film eigentlich dargestellt wird, dass er dann Simba quasi bei Timon und Pumba dann auch wie die Insekten isst, das würde ja auch nicht gehen. Ne? Insekten also, sind keine Tiere oder was? Naja, also ich glaube kaum, dass es reichen würde. Also, nee, ich meine, das ist doch moralisch genau, Insekten sind genauso Tiere wie die ganzen anderen Tiere. Ja, das habe ich ja vorhin schon gesagt, ne, weil ich wusste natürlich schon, dass er auf diesen Punkt jetzt auch noch kommt, weil genau in dem Zusammenhang, also ist jetzt auch gut zur Erinnerung nochmal, ne, klar, in dem Zusammenhang, das macht überhaupt keinen Sinn, genau, das könnte man halt genauso gut sagen, aber das ist halt dann von ihm sozusagen das Urteil, dass die einen sind die Guten, weil sie halt nur die Insekten essen und die anderen sind halt die Bösen, weil sie dann halt die Zebras irgendwie essen. Ja, im Endeffekt ist es halt in der Nahrungskette halt einfach über drüber und es sind halt Tiere und die haben sowieso nicht die Wahl. Und da halt irgendwie so ein moralisches Schema irgendwie aufzubauen, ist halt merkwürdig. Und man kann auch nicht sagen, dass Disney sich das nur ausgedacht hat, dass sie die essen und es so darstellt. Weil ich meine, so ist das nun mal. Ne? Also das Hinterfragen des Ganzen, das ist nur ausgedacht, ja. Fressens und Gefressenswerdens, die deutet ja auf einen brutalen Überlebenskampf hin. Grausamer könnte die Botschaft eines Kinderfilms nicht sein. Und was das eigentlich bedeutet, hat Slavoj Žižek in einem Vortrag in einer sehr schönen Provokation deutlich gemacht. Er sagte, man müsste sich nur einen solchen Dialog wie der zwischen Simba und seinem Vater einmal vorstellen in einem Holocaust-Film. Zum Beispiel in Das Leben ist schön. Und da würde der Vater dann seinem Sohn erzählen, ja, wir Juden werden zwar in Gaskammern von Nazis getötet, aber die machen Seife aus uns und Juden kaufen wieder die Seife. Das ist natürlich... Das ist natürlich vollkommener Humbug. Es sei denn, sehr unappetitlich. Ja, und die einzige Art und Weise, wie das Sinn machen würde, die einzige Art und Weise, wie das irgendwie vergleichbar wäre mit dem Ding aus dem König der Löwen, wäre, wenn man komplett die Nazi-Logik eigentlich übernimmt. Wenn man halt eben sagt, sozusagen, dass die Juden halt wirklich eine andere Spezies sind, sozusagen. Ne? Also halt keine normalen Menschen. Dann würde es Sinn machen. Dann wären die vielleicht wie irgendwie die Löwen und die anderen Tiere, die dann essen. Weil das ist ja auch eine andere Spezies dann. Das sind zwar alles Tiere, aber es ist halt komplett andere Spezies. Und Mann, was für ein schiefer Vergleich. Ja, eben. Ich anstößig. Ich möchte an der Stelle auf das Buch Man's Search for Meaning von Viktor E. Frankl verweisen. Der ist dem Konzentrationslagern entkommen und ist Psychiater und er ist in eine von den wenigen in den wenigen Lagern gewesen, wo du eben arbeiten musstest. Der überwiegende Anteil der Juden wurde ja einfach nur ermordet. Und was er in dem Buch zusammengetragen hat, ist auf jeden Fall sehr klug und intelligent. Und was Mr. Filmanalyse gerade gesagt hat, geschmacklos und dumm. Und wenn ihr das sozusagen ausgleichen wollt, so vom Balance, so der Dummheit und der Ekelhaftigkeit und der Weisheit, dann wäre Man's Search for Meaning von Viktor E. Frankl ziemlich gutes Buch. Na gut, in dem Fall hat er jetzt den Žižek zitiert. Also er hat das natürlich sich damals ein bisschen zu eigenes gemacht, weil er das jetzt bringt als Vergleich. Wobei der Vergleich ja auch schon vom Žižek war, aber ja. Ja. Ja, aber trotzdem, es ist ein dummer Vergleich und Žižek macht immer Witze darüber, dass er seine Opposition in Gulags steckt. Und ich weiß nicht, so. Gut, ich mache Witze, dass ich ihn aus einem Helikopter, nein, Quatsch, aber ich, keine Ahnung. Lest Viktor Frankl, Man's Search for Meaning. Nicht nur eine platte Provokation, nein, das ist tatsächlich etwas, womit was verdeutlicht werden soll. Es ist ja gerade das System, das verändert werden muss. Es geht darum, diesen... Also das System im König der Löwen muss überhaupt nicht verändert werden. Und ich bin, wie würde man das... Also jetzt sind wir bei verändert werden muss, weil die Löwen die anderen Tiere fressen. Und das können die sich halt nicht aussuchen. Das ist nicht konstruiert, das ist Evolution. Das ist wirklich natürlich, aber das lässt sich nicht auf den Menschen übertragen. Und das lässt sich erst recht nicht irgendwie auf unterschiedliche Ethnien von Menschen übertragen, als ob das eine andere Spezies wäre oder so. Das funktioniert nicht. Ja, aber hast du nicht seinem Zitat zugehört, wo er den sowjetischen Propagandisten zitiert hat, dass das alles nur Menschen sind? Unglaublich tödlichen Kreislauf zu durchbrechen. Und gerade Žižeks Beispiel zeigt, wie irre das ist, wenn man anfängt, ein politisches, soziales, historisches System auf natürliche Verhältnisse zu übertragen. Aber genau das tut König der Löwen. Nee, tut er nicht. Und wenn ich dann schon höre, irgendwie in diesem Film, wo es dann heißt, so, ja, ihr solltet doch was essen holen, sagt der Scar dann zu der einen Löwin und sie sagt ja dann so, ja, die hat es weitergezogen. Also wenn das quasi geht, ne, sich diesem System zu entziehen, indem die Herde einfach weiterzieht, also ja, also dann kann das ja so schlimm nicht sein. Also ja. All der Wildnisromantik und diesen gefühligen Songs sollten wir die wahre Botschaft des Films deshalb nicht übersehen. Hier werden unverhohlen autoritäre Strukturen propagiert und hier wird ein Recht des Stärkeren etabliert, das unantastbar scheint, weil die Natur es scheinbar so will. Aber das Žižek-Beispiel zeigt sehr schön, das ist sozusagen pure Ideologie, mit der man im Prinzip jeden gesellschaftlichen Zustand je nach Belieben rechtfertigen kann, sogar ein Nazi-Regime, wenn es sein muss. Nee, das kann man höchstens rechtfertigen, indem man irgendwie sagt, dass diejenigen ja nur die Arbeiter sind. Und die dann ja nur so dargestellt werden, das ist vielleicht eine Rechtfertigung davon. Aber dass die Herde da irgendwie grast und man von denen mal welche isst und die dann weiterziehen, wenn es ihnen nicht mehr passt, wenn sie sich dann da zu ungerecht behandelt fühlen, also nee, tut mir leid, das ist nicht so das totalitäre System da irgendwie. Also nee. Doch was? Sollten wir uns fragen, wenn wir eben nicht Simba sind. Natürlich sollen wir uns als Zuschauer mit Simba identifizieren. Doch die entscheidende Frage ist, was, wenn wir die Antilopen wären? Stellen wir uns nur diese eine Frage. Dann würden wir weiterziehen. Es sei denn natürlich, ja. die, es sei denn natürlich die, die Guten, die nur schlecht dargestellt werden, werden schlecht dargestellt, wenn sie uns ungerecht behandeln. Frage. Dann schauen wir nicht länger, sondern sehen. Ja, dann sehen mal. So, das war das Video. Ich fühle mich schmutzig. Ernsthaft. Ich keine Ahnung. Ich habe mich bestimmt auch schon oft vergriffen in dem, was ich bei den Weltraumaffen gesagt habe. Und ich bin auch nicht immer klug und ich, das heißt immer, ich bin oft dumm und manchmal klug oder selten klug. Aber ich fühle mich nach dem Video, nachdem ich das gesehen habe, nachdem ich den Film nochmal angeguckt habe, fühle mich echt schmutzig. Das ist so, hat das Auswirkungen, wenn ich sowas zu oft konsumiere, also das, was er da zusammen sich gereimt hat. Das ist auf primitivste Art und Weise einfach nur irgendwas angucken, schauen, wer unten ist und einfach behaupten, dass der, wo unten ist, tatsächlich der wahre Gewinner ist und von den anderen furchtbar behandelt wird. Es ist auch einfach so, dass die Verlierer deswegen verlieren, weil sie sich halt schlechte Eigenschaften angewöhnt haben. Es mag sein, dass es ein bisschen unfair war, was für ein Start sie im Leben hatten und dass sie es einfacher hatten, sich schlechte Eigenschaften anzueignen. Das heißt aber nicht, dass die guten Eigenschaften dadurch ihren Wert verlieren und man nicht nach ihnen streben sollte. Und das ist das, was man den Linken schwer vermitteln kann. Das heißt, ja, man soll Hartz IV vervierfachen, damit alle einen Haufen Geld haben. Nein, Fische verteilen schlecht, Menschen angeln beibringen gut. Und dann Bildungsgutscheine, da kann ich applaudieren. Aber da sollte man auch gucken, dass irgendwie private Firmen Bildung organisieren. Dass man einen richtigen Gutschein hat, der nicht unbedingt an Institutionen vergeudet wird, die nur vom Staat organisiert werden. Aber da kann ich applaudieren. Menschen Angeln beibringen, einfach nur Fisch verteilen, schlecht. Und bei den Linken ist es halt in der Regel so, sie sehen nur XY hat Fisch, ah, der muss umverteilt werden, weil ich habe das angeguckt, ich weiß, was gerecht ist. Und wenn alles nach mir laufen würde, wären alle glücklich, weil ich bin kein totalitärer Vollaffe, gell? Ja, ich werde nur manchmal als einer dargestellt. Das ist das Framing. Ideologiekritik ist wichtig. Die denken hier ja nur kritisch. Ja, das genau. In das Person man, ist. Das lernt man schon im Grundstudium. Ja, das ist einfach nur kritisch nachdenken. Das, wenn euch jemand fragt, was Kulturmarxismus ist, zeigt ihm dieses Video. Wenn er es nicht versteht, dann sagt ihr, niemand weiß das so genau. Das ist eine Definition, ja. das weiß niemand. Das kann man nicht wissen. So. Ich habe echt das Gefühl, dass das geht so wie in diesem, was man früher auf dem Schulhof so gemacht hat. Irgendwie, ja, denk dir mal irgendeine Zahl und jetzt rechne mal so viel dazu und dann so viel weg und so und hinterher hast du dann wieder eine Zahl raus. Weil das ist halt immer so, Faschismus mal 3 geteilt durch 3 ist gleich Faschismus. Also, ne? Faschismus. Ja. Kritische Theorie. Ja, und zum Abschluss wollte ich auch nochmal renten über einen anderen Film, wo ich wirklich, also eigentlich der einzige Film, wo ich ideologisch, den ich ideologisch falsch fand. Und das ist James Camerons Avatar. Den fand ich ganz grauenvoll. Und zwar aus diesem Grund, weil er ja die ganze Zeit halt eben wirklich konstruiert wird, ne, irgendwie suggeriert wird, dass es halt irgendwie so eine andere Natur dann da irgendwie gibt bei diesen komischen Wesen. Und dass man dann quasi dann da seinen Rollstuhl verlassen kann und die eine dann da irgendwie, man kann dann halt nicht atmen und nichts so, aber wenn du dann irgendwie dein Avatar bist, so, dann ist das alles ganz spirituell und also wenn du quasi kein Mensch mehr bist, ne, dann geht's dir auch gut und dann lebst du da in der Natur und so, ne, ansonsten ist das alles tödlich und so. Das fand ich wirklich bescheuert. Das heißt nicht, dass ich diesen Film verbieten soll oder will oder so. Oder dass, wenn ihr den prima fandet, ich euch doof finde oder so. Aber das war auf jeden Fall ein Film, wo ich mir am Ende so gedacht habe, so eigentlich ist diese ganze Message von diesem Film ziemlich widerwärtig. Also fand ich zumindest. Aber ja. Ja, denn ja, aber der Film hat es 3D gut hinbekommen. Ja, gut, ja. Es hat kein Film war so gut in 3D. Der Film ist ja auch nur Oberfläche und nichts dahinter. Das ist ja gerade das Ding. Ja, also ich würde aber noch mal ganz gerne was hierzu sagen. Warst du fertig mit Avatar oder wolltest du noch was dazu sagen? Ja, klar, nee, das war auch nur so quasi, dass ich mich auch mal so aus dem Fenster lehne wie er. Also ich gebe dem Herrn Kritiker jetzt mal meine Kritik. Der Analyst vergreift sich hier sehr in seiner Rhetorik mit sehr schiefen Dritte-Reich-Vergleichen. Er interpretiert soziale Konstrukte auf an sich ziemlich klar etablierte filmische und mythologische Elemente. Außerdem hat er es nicht geschafft, das Werk Der König der Löwen in seiner Gesamtheit zu würdigen. Das zeigt allein schon die Zuschreibung mit dem patriarchalen System, obwohl Kiara, Simbas Tochter, im zweiten Teil des Films, vielleicht hat er die nicht gesehen, ja, zur Thronfolgerin wird. Insgesamt ist es einfach nur zum Kopfschütteln und leider verschwendete Zeit. Aber vielleicht konnten wir es ein bisschen lustig für euch gestalten. Avatar ist ein Film, der auf The Noble Savage als Trope rumreitet. Definitiv, ja. Damals kannte ich das noch nicht, als ich den zum ersten und einzigen Mal gesehen habe. Aber ja, im Nachhinein kann man das auf jeden Fall so festhalten, ja. Und Price, also so gewählt, wie du dich ausdrückst, da komme ich mir schon fast dumm vor. Ich will hier rumrennen und dann drückst du dich so, weißt du, so gewählt und so. Ich habe mir heute sehr Mühe gegeben, dem Herrn nicht mit einem Helikopter zu drohen, weil ich ist natürlich auch primitiv, wenn ich so einen Drang habe. Ich verstehe das so, aber ich bin auch nur ein Affe. Ich krieg's manchmal auch nicht besser hin. Aber ich kann einfach nur hart den Kopf schnell. Das Furchtbarste finde ich, dass er gerade, also der Heros mit den 1000 Gesichtern, ich fasse es nicht, wie man. Wisst ihr, wenn jemand ein Buch liest und in der Hand hat und eigentlich was draus verstehen könnte und sozusagen das alles irgendwie so am Kopf vorbeizieht, das finde ich einfach nur krass und das Gefühl habe ich mit dem Herrn hier. Also einfach so, der liest ja was Kluges und er kann es nicht sehen. Und da ist dann bei mir wieder dieses Ding, wo ich mein reduktionistisches Weltbild habe, dass zum Beispiel Konservative nur einen Unterschied zwischen Zivilisation und Barbarei sehen, Linke sehen nur einen Unterschied zwischen Unterdrücker und Unterdrückte, und ich persönlich habe das Gefühl, dass er Filmanalyse, dieses Unterdrücker, Unterdrückte, dass das hart eingekodet in seine Wahrnehmung ist, dass er das gar nicht mehr wahrnimmt, weil wenn er das hier nicht tief propagandistisch geschrieben hat, dann ist er mit auch ein Opfer von Subversivität. Also er merkt nicht, was er für einen Unfug wiedergibt. Er kann die Ideen nicht zuordnen. Im Grunde hat er uns erklärt, dass er Stalin gut findet, weil Ska ist, weiß nicht, so kann man Ska und Stalin, wäre so ein Vergleich. Ich komme da einfach nicht fit. Also so wie er versucht, die Unterdrückten schön zu reden, es ist einfach nur ja, Unterdrücker, unterdrückte Linse, die auf alles projiziert wird. Überall ist der böse Faschismus. Die jetzige Gesellschaft ist unfair. Alles ist ungerecht. Mäh, mäh, mäh. Ja, vielleicht einfach mal Verantwortung übernehmen. Die Fähigkeit, Antwort zu geben. Das ist Verantwortung. Und fair ist schwer, hart. Auf schwere Sachen Antworten zu geben. Was zum Beispiel eine Sache wäre, Disziplin an den Tag legen. Du möchtest ein reicher Mann werden? Denk eine Stunde pro Tag nach, wie du Menschen einen Mehrwert in ihrem Leben geben kannst. Mach das 4 Monate lang. Schreib auf, was für Ideen du hattest und überleg dir, ob dir das Spaß gemacht hat. Wenn es dir keinen Spaß gemacht hat, bist du vielleicht ein Mann der Weisheit. Dann setzt du dich 4 Monate wieder hin und versuchst jeden Tag etwas zu lernen. Etwas Neues, etwas Philosophisches, irgendwas aus den STEM-Fields, also Ingenieurstechnik oder Mathematik. Das machst du 4 Monate. Wenn das nicht klappt, dann bist du vielleicht auch kein Mann der Weisheit. Dann musst du nach Ehre und Würde schauen. Ehre und Würde gibt es als Soldat, gibt es als jemand, der beim Roten Kreuz arbeitet, gibt es bei Politikern. Vielleicht ist das was für dich. So, das wäre nehme Verantwortung an, sei in der Lage, in schwierigen Situationen eine Antwort zu geben. So. Und erzähl mir nicht, ich werde unterdrückt, alles ist unfair, die Welt verschwört sich gegen mich, bla bla bla, dumme Geschichte. Alles, was man braucht, um Erfolg zu haben, ist bekannt, wird in Religion erzählt, wird in Philosophie erzählt, wird in der Geschichte erzählt. Kannst du einfach nur Leute angucken, die erfolgreicher sind, versuch die nachzuäffen. So, mir platzt das Hirn, wenn ich das hier sehe. Die hungern. Ja, warum hungern die? Weil die nicht genügend arbeiten, wahrscheinlich. So. Wow. Hilfe. Ja, das war eine kleine Intervention für die Lebenshilfe von Dr. Jordan B. Abelson. Finde ich gut. Ja, und außerdem werden im König der Löwen die Affen ganz falsch dargestellt. Wir sind gar nicht so. Ja. Ja, ich kann mich erinnern, ich glaube, ich hatte die Filmanalyse von dem zu dem Black Panther-Film gesehen und der war, vielleicht sage ich jetzt was Falsches, aber ich glaube, der war gar nicht mal so intersektional drauf bei dem Film. Ja, keine Ahnung, also ich habe dieses Video halt gefunden, weil ich den Kanal auch abonniert habe und also ich habe auf jeden Fall von ihm auch schon Analysen gesehen, die ich ziemlich gut fand und vor allen Dingen die Sache, das hatte ich glaube ich auch mal bei den Affen vorgestellt, wo er sich mal über modernen Feminismus so ein bisschen ausgelassen hat, dass man so ein bisschen also aufgeräumt hat mit irgendwelchen Ansichten von wegen, das wären jetzt starke Frauen und so, was halt nicht so wirklich gestimmt hat, aber halt irgendwie immer behauptet wird. Also er hat damit aufgeräumt halt und das fand ich ziemlich, ziemlich vernünftig. Und damals hatte ich seinen Kanal auch abonniert. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich meine, er war ja auch bei dieser Sache mit dem Peterson da bei den Boden dabei, bei den Rocket Beans und so, dass im Moment halt so ein bisschen dieser Trend ist, ne, wir kriegen das ja auch im YouTube so ein bisschen mit, dass man halt diese linken Ideen wieder so ein bisschen verteidigen will, vielleicht auch wegen AfD oder so, aber ja, es schwenkt halt ziemlich stark in Richtung gelbe Angst aus. Ja, gelbe Angst auf jeden Fall, also ich wundere mich tatsächlich und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum wir den Herrn heute ein bisschen hart angegangen haben, weil an sich kennen wir denn anders aus der Vergangenheit und irgendwie, also auf mich, ich kann nur nach diesem Video den Kopf schütteln. Ja, also so wie ich den bis jetzt in meiner Wahrnehmung hätte, hätte ich mir nicht vorgestellt, dass der, ich meine, hallo, was hat der hier vom Leder gerantet? Das ist ja unglaublich. Ja. Unglaublich. Immer noch. Ja. Hyänen, Antifa sind Hyänen? Was? Ja. Was? Hallo? Hat der sein Skript nicht gegengelesen? Was ist los mit dem? Alerta Matata. Alerta Matata. Super. Der ist gut. Ich meine, der Scar, der schafft es ja auch fast im Film, den Simba zu töten. Und dann sagt er ihm noch, ich habe deinen Vater getötet. Dann springt Simba auf und packt ihn. Und dann sagt er, halt, die Wahrheit liegt im Auge des Betrachters. Ja, war das der wirklich die Wahrheit ausspricht, wie wir heute gelernt haben. Ja. So wie Bane bei Batman. Ich fände es einfach mal schön, wenn wir Intellektuelle hätten, die nicht versuchen, unsere Grundprinzipien zu zerstören, sondern vielleicht auch mal Liberalismus toll finden würden. So, man muss es nicht hart abfeiern und man braucht natürlich auch Negativbeispiele und andere Erzählungen, um überhaupt zu verstehen, warum Liberalismus vielleicht doch gut ist. Aber ich wundere mich immer so, vielleicht liegt es an meiner Linse, dass ich meine Aufmerksamkeit so merkwürdig auf die Öffentlichkeit lege, aber so gefühlt kommen mir so Ideologen wie er, und ich nenne ihn jetzt hier einfach so, weil es so für mich wirkt, viel zu oft vorkommen, dass viel zu oft in der Öffentlichkeit irgendjemand dasteht, der einfach nur billige, elendige Argumente macht, die bei dir chip, chip, chip so den Beschützerinstinkt mit dir spielt, wo man sagt, guck mal, da ist der Faschismus, das muss man bekämpfen, guck mal, ich sehe den Wahrheit unterdrückt, und dir so ein Negativbild von der Realität aufimpfen. Und ja, die Kirchen haben auch ihre furchtbare Geschichte, wie sie sich an Depressiven und Schwachen und Kranken, wie sie sich die zunutze machen. Aber ich habe hier das Gefühl, dass man einfach nur versucht, Menschen, die Probleme haben, im Leben zurechtzukommen, mit so einer Linse anlockt, so, ist nicht deine Schuld, Verantwortung brauchst du nicht, und ja, deine Schuld, nicht deine Schuld, Eigenverantwortung, das ist immer eine Melange, das ist nie eindeutig in eine Richtung, oder selten ist es eindeutig in eine Richtung, aber mir fehlt einfach dieses, ja, der Simba hat Verantwortung angenommen. Er hat ein großes Joch zu tragen. Das Ideal von einem Vater sein, von einem König sein, von einem gerechten Herrscher sein. Und er hat Probleme, diese Rolle anzunehmen. Und er wird geteased und er wird verraten und tralala. Nee, man kommt hier an mit Alerta, Alerta, Hyena, Antifaschista. So. Die Öffentlichkeit hat mehr Intelligenz, bessere Einsichten verdient. Und hier werden sie nicht geliefert. Und ich freue mich auf sein nächstes Video, weil ich mich wieder kaputt lachen kann, wie man nur so einseitig geistig sein kann. Aber ich, vielleicht täusche ich mich auch, vielleicht dreht er sich um und versteht irgendwas. Aber auf mich macht es einfach nicht den Eindruck. Und er hat die Messlatte in dem Video echt hochgelegt für Sachen nicht verstehen und die Realität in einem Zerrbild wie in einem Negativbild von dem Foto wahrzunehmen. Ja. Ah! Okay. Ja, machen wir dann mal Schluss für heute. Glaube ich, ganz gut. Ja. Alles klar, Leute, wir sehen uns am Sonntag wieder. Wenn man uns nicht strikt, wollen wir es nicht hoffen. Ja. Und in der Zwischenzeit könnt ihr euch ja den König der Löwen ansehen. Ich weiß jetzt nicht, wie lang der Film ist. Vielleicht haben wir jetzt tatsächlich länger drüber geredet, als der Film etwas länger hat. Etwas über 80 Minuten. Also ich glaube schon, ja, wir sind jetzt länger. Ja. Okay. Ja, das hat ja Tradition. Fördert, was der Freiheit dient, zerschmettert, was ihr schadet. Nehmt Verantwortung an, schaut nach was Schwerem, was ihr tragen könnt. Und tragt es sicher, tragt es fest und seid stolz darauf, wer ihr seid. Lasst euch nicht zu einem Opfer machen und nehmt keine Opfernarrative an. Sucht Verantwortung zu übernehmen. Ja. Und habt viel Spaß und geht in den Wald. Genau, guckt euch unsere Sterne an, das sind unsere Ahnen. Die natürliche Ordnung genau. Ist Sonntagabend 18 Uhr, wir sehen uns dann. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, ciao.